Abschnitt 2 aus David Copperfield, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 19. Kapitel, Teil 2. Ich war so weichherzig geworden, dass ich, als wir durch die Stadt fuhren, fast in Versuchung gekommen wäre, meinem alten Feind, dem Fleischerburschen, zuzunicken und ihm ein 5-Schilling-Stück als Trinkgeld zuzuwerfen. Aber er sah so trotzig aus, wie er den großen Klotz im Laden reinschabte, und sein Aussehen hatte sich durch den Verlust eines Schneidezahns, den ich ihm ausgeschlagen hatte, so wenig gehoben, dass ich es für besser hielt, keine Aussöhnungsversuche zu machen. Am meisten lag mir am Herzen, als wir erst draußen im Freien waren, dem Kutscher so alt als möglich zu erscheinen und in tiefem Bass zu sprechen. Das Letztere gelang mir nicht ohne unangenehme Anstrengungen, aber ich setzte es durch, weil es sich so männlich ausnahm. »Sie machen die ganze Fahrt mit, Sir?« fragte der Kutscher. »Ja, William«, sagte ich herablassend, ich kannte ihn, »ich reise nach London, und dann gehe ich nach Suffolk.« »Auf die Jagd, Sir?« frug er weiter. Er wusste so gut wie ich, dass in dieser Jahreszeit von Jagd nicht die Rede sein konnte, aber ich fühlte mich doch geschmeichelt. »Ich weiß nicht«, sagte ich und stellte mich noch unentschlossen, ob ich die Flinte einmal zur Hand nehme oder nicht. »Die Rebhühner halten nicht, sagen sie«, meinte William. »Das habe ich gehört«, sagte ich. »Sie sind wohl aus Suffolk, Sir?« frug William. »Ja«, sagte ich mit einiger Wichtigkeit, »ich bin aus Suffolk. Die Dumplings sollen dort sehr schön sein«, sagte William. Anmerkung des Übersetzers: Dumplings sind eine Art Apfelkloß. Ich wusste es nicht, aber ich fühlte die Notwendigkeit, die Eigentümlichkeit meiner Grafschaft aufrechtzuerhalten und mich ihm vertraut zu machen. Ich schüttelte daher den Kopf, als wollte ich sagen, »ich glaub's Ihnen gern«. »Und die Punches«, sagte William. Anmerken des Übersetzers: Punches sind eine Landrace kleiner Pferde. »Das ist eine Lust. Ein Suffolker Punch, wenn's ein guter ist, ist sein Gewicht in Gold wert. Haben Sie selbst Punches gezüchtet, Sir?« »Nein«, sagte ich, »das gerade nicht.« »Hier der Herr hinter mir, will ich wetten«, sagte Williams, »hat sie im Großen gezüchtet.« Der erwähnte Herr schielte hässlich, hatte ein vorstehendes Kinn auf dem Kopfe, einen hohen weißen Hut mit schmalem Rande und eng anliegende helle Hosen, die an der Seite von den Stiefeln bis an die Hüfte zugeknöpft waren. Er sah den Kutscher über die Schulter an, und er war mir so nah, dass ich seinen Atem hart an meinem Kopf fühlte, und als ich mich umdrehte, schielte er mit dem Blick eines Eingeweihten nach den Vorderpferden. »Ist's nicht wahr?« sagte William. »Was soll wahr sein?« frug der Herr hinter mir. »Haben Sie nicht Punches im Großen gezüchtet?« »Was sollte ich meinen?« sagte der Herr. »Es gibt keine Race-Pferde und keine Race-Hunde, die ich nicht gezüchtet hätte. Pferde und Hunde sind nun einmal die Leidenschaft von manchen Leuten. Für mich sind sie Essen und Trinken, Wohnung, Weib und Kind, Lesen, Schreiben und Rechnen, Schnupftabak, Rauchtabak und Schlaf. So ein Mann sollte nicht hinter dem Kutschbock sitzen, nicht wahr?« flüsterte mir William ins Ohr. Ich legte diese Bemerkung als die Andeutung des Wunsches aus, ich möchte dem anderen meinen Platz überlassen, wozu ich mich errötend erbot. »Na, wenn's Ihnen gleich ist«, sagte William, »ich glaube, es ist das Wahre.« Ich habe dies immer als meine erste Niederlage im Leben betrachtet. Als ich mich in Büro einschreiben ließ, wurde hinter meinem Namen »Sitz auf dem Kutschbock« gesetzt, und ich hatte dem Buchhalter extra eine halbe Krone gegeben. Ich hatte einen besonderen Überrock und Schal angezogen, um der auserlesenen Stelle Ehre zu machen, war sehr stolz darauf und fühlte, dass ich dem Kutscher keine Schande machte. Und jetzt auf der ersten Station verdrängte mich ein schäbig aussehender, schielender Mann, der kein anderes Verdienst hatte, als dass er nach dem Stalle roch und älter und größer war als ich. Ein Mangel an Selbstvertrauen, der sich oft im Leben bei kleinen Veranlassungen bei mir gezeigt hatte, wurde gewiss nicht durch diesen kleinen Vorfall vermindert. Vergeblich war es, mich hinter meine Bassstimme zu stecken. Die ganze übrige Reise sprach ich aus der Tiefe meines Magens heraus, aber ich fühlte mich ganz vernichtet und entsetzlich jung. Dennoch war es merkwürdig und interessant, als wohlgezogener, gut gekleideter und reichlich mit Geld versehener Jüngling da oben hinter den vier Pferden zu sitzen und sich nach den Plätzen umzusehen, wo ich auf meiner mühseligen Reise gerastet hatte. Jedes auffällige Merkzeichen am Weg gab meinen Gedanken reichlich Nahrung. Als ich auf die Landstreicher herabblickte und die wohlbekannten Physiognomien dieser Klasse Menschen heraufschauen sah, war mir's, als ob des Kesselflickers geschwärzte Hand mich wieder bei der Brust packte. Als wir durch die enge Straße in Chatham rasselten und ich im Vorbeigehen einen flüchtigen Blick auf das Gässchen werfen konnte, wo ich meine Jacke verkauft hatte, suchte ich den Platz auf, wo ich in der Sonne und im Schatten gesessen und gewartet hatte, bis ich von dem alten Ungeheuer mein Geld erhielt. Als wir endlich die letzte Station von London erreichten und an Salem House vorbeifuhren, wo Mr. Creakle so tapfer den Stock geführt, da hätte ich alle meine Habe für gesetzliche Erlaubnis gegeben, hineinzugehen und ihn durchzuprügeln und alle Knaben herauszulassen wie eingesperrte Sperlinge. Wir stiegen im Goldenen Kreuz in Charing Cross ab, damals ein altes Haus in einer engen Gasse. Ein Kellner wies mich in das Frühstückszimmer und ein Stubenmädchen führte mich in ein kleines Schlafzimmer, das wie eine Lohnkutsche roch und düster wie eine Familiengruft war. Ich hatte immer noch ein peinigendes Bewusstsein meiner Jugend, denn niemand hatte Respekt vor mir. Das Stubenmädchen nahm nicht die mindeste Rücksicht auf meine Meinungsäußerungen und der Kellner war vertraulich gegen mich und bot sich meiner Unerfahrenheit als Ratgeber an. »Na«, sagte der Kellner, »was möchten Sie wohl essen? Junge Herren essen meistens gern Huhn. Wollen Sie ein Huhn?« Ich sagte ihm so majestätisch, als mir möglich war, dass ich keinen Appetit zu Huhn hätte. »Also nicht«, sagte der Kellner, »die jungen Herren haben sich meistens in Rinder- und Schöpsenbraten satt gegessen. Wollen Sie Kalbskoteletts?« Ich stimmte diesem Vorschlag bei, da ich nichts weiter wusste. »Essen Sie gern Kartoffeln?« frug der Kellner mit einschmeichelndem Lächeln. »Junge Herren sind der Kartoffeln meist überdrüssig.« Ich befahl ihm mit meiner tiefsten Stimme, Kalbskoteletts und Kartoffeln mit allem Zubehör zu bestellen und beim Wirt zu fragen, ob Briefe für Trotwood Copperfield Esquire da wären. Ich wusste recht gut, dass dies nicht der Fall sein konnte, es kam mir aber männlicher vor, wenn ich tat, als ob ich Briefe erwartete. Er kehrte bald mit der Nachricht zurück, dass keine da wären, worüber ich mich sehr wunderte, und fing an, für mich den Tisch zu decken. Während er damit beschäftigt war, frug er mich, was ich trinken wollte, und nahm, wie mir schien, die Gelegenheit wahr, da ich antwortete, eine halbe Flasche Sherry, den Wein aus den abgestandenen Resten mehrerer Karaffen zusammenzugießen. Ich bin dieser Meinung, weil ich mit einer Zeitung beschäftigt, ihn hinter einem bretternen Schirm, der sein Privatzimmer abschied, sehr eifrig aus mehreren Flaschen in eine einzige zusammengießen hörte, wie ein Apotheker, der ein Rezept verfertigt. Als der Wein auf den Tisch kam, schien er mir matt, und es waren jedenfalls mehr englische Krumen darin, als in einem vollkommen reinen ausländischen Wein zu erwarten war. Aber ich war blöd genug, ihn zu trinken und nichts zu sagen. Da ich jetzt heiter gestimmt war, woraus ich schließe, dass Vergiften nicht immer unangenehm ist, beschloss ich, ins Theater zu gehen. Ich wählte das Covent Garden Theater und sah dort Julius Caesar und die neue Pantomime. Alle die stolzen Römer lebendig vor mir zu sehen, wie sie zu meiner Unterhaltung auf der Bühne kamen und gingen, während sie mir in der Schule immer nur wie finstere Arbeitgeber erschienen waren, machte einen ganz neuen und ergreifenden Eindruck auf mich. Aber das Gemisch von Wirklichkeit und Märchenhaftigkeit, das die Bühne, der Eindruck, den die Poesie, der Kerzenglanz, die Musik, die Gesellschaft, der wunderbare Wechsel herrlicher Szenen auf mich machten, war so blendend und eröffnete mir eine so endlose Perspektive der Wonne, dass es mir vorkam, wie ich um 12 Uhr nachts hinaus in die regenfeuchte Luft trat, als ob ich aus einer feenhaften Wolkenregion herab in eine schneiende, regenbespülte, fackelerhellte, um Regenschirme und Fiaker zankende, schmutzige, elende Welt herabkomme. Ich war zu einer anderen Tür herausgegangen und blieb eine kleine Weile auf der Straße stehen, als ob ich wirklich fremd auf Erden wäre. Aber die rücksichtslosen Rippenstöße, die ich im Gedränge empfing, brachten mich bald wieder zur Besinnung und ich kehrte nach meinem Gasthof zurück, immer noch erfüllt von der glänzenden Vision. Sie verließ mich auch nicht, als ich bei Porter und Austern im Gastzimmer am Feuer saß. Das Schauspiel und die Vergangenheit, denn es war wie ein glänzender Schleier, durch den mein früheres Leben durchschimmerte, nahm mich so in Anspruch, dass ich nicht mehr weiß, wann ich die Gestalt eines schönen, jungen Mannes, der mit geschmackvoller Nachlässigkeit gekleidet war, zuerst bemerkte. Aber ich erinnerte mich, dass ich seiner Anwesenheit gewahr wurde, ohne sein Kommen bemerkt zu haben, indes ich noch nachdenklich vor dem Feuer saß. Endlich erhob ich mich, um zu Bett zu gehen, sehr zur Freude des schläfrigen Kellners, der mit den Füßen trippelte und sie nicht eine Minute an einem Ort lassen konnte. Auf dem Weg nach der Tür ging ich an dem Fremden vorbei und konnte ihn ordentlich sehen. Ich kehrte um und sah ihn nochmals an. Er kannte mich nicht, aber ich erkannte ihn sogleich. Zu anderen Zeiten hätte mir das Selbstvertrauen oder die Entschlossenheit gefehlt, ihn anzureden, und ich hätte es vielleicht auf den nächsten Tag verschoben und so die Gelegenheit versäumt. Ja, aber in meiner damaligen Gemütsstimmung, wo der Eindruck des Theaterstücks noch frisch war, gedachte ich seiner früheren schützenden Rolle mit solcher Dankbarkeit und meine alte Liebe zu ihm machte sich so mächtig Luft, dass ich mit klopfendem Herzen vor ihn trat und sagte: »Steerforth, kennst du mich nicht?« Er sah mich an, gerade wie er früher manchmal auszusehen pflegte, aber ich gewahrte kein Zeichen, dass er mich erkannte. »Kennst du mich nicht mehr?« sagte ich. »Mein Gott«, rief er plötzlich aus, »es ist der kleine Copperfield!« Ich ergriff seine beiden Hände und konnte sie nicht loslassen. Hätte ich mich nicht geschämt und gefürchtet, sein Missfallen zu erregen, so hätte ich ihm um den Hals fallen und weinen können. »Nie, nie habe ich mich so sehr gefreut, lieber Steerforth. Es macht mir so unendliches Vergnügen, dich zu sehen.« »Und mich freut es, dich zu sehen«, sagte er und schüttelte mir herzlich die Hand. »Oh, Copperfield, alter Knabe, fasse dich!« Und doch, glaube ich, freute er sich auch, dass mich die Freude, ihn wiederzusehen, so rührte. Ich wischte die Tränen weg, die ich mit der größten Anstrengung nicht hatte zurückhalten können, und versuchte zu lachen, und wir setzten uns nebeneinander an den Tisch. »Aber wie kommst du hierher?« fragte Steerforth und schlug mich auf die Achsel. »Ich bin heute mit der Canterbury-Kutsche hier angekommen. Eine Tante dort unten hat mich adoptiert, und ich bin eben von der Schule. Wie kamst du hierher, Steerforth?« »Nun, ich bin Student in Oxford«, erwiderte er. »Das heißt, ich muss mich dort alle halbe Jahre ein paar Monate lang langweilen, und ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Mutter. Du siehst verwünscht hübsch aus, Copperfield, gerade wie früher, wenn ich dich jetzt ordentlich ansehe, nicht im Mindesten verändert.« »Ich erkannte dich gleich«, sagte ich, »aber dich vergisst man auch nicht leicht.« Er lachte, während er mit der Hand durch sein reich gelocktes Haar fuhr und sagte heiter, »Ja, ich bin auf einer Pflichtreise begriffen. Meine Mutter wohnt eine kleine Strecke vor der Stadt, und da der Weg ganz abscheulich und es zu Hause bei mir ziemlich langweilig ist, so beschloss ich lieber für die Nacht hier zu bleiben. Ich bin kaum 6 Stunden in der Stadt und habe mich die Zeit über im Theater gelangweilt.« »Ich war auch im Theater«, sagte ich, »in Covent Garden. Welch schöne und herrliche Unterhaltung, Steerforth!« Steerforth lachte herzlich. »Mein lieber junger Davy«, sagte er und schlug mich wieder freundschaftlich auf die Achsel, »du bist ein wahres Blümchen. Das Blümchen auf dem Felde bei Sonnenaufgang ist nicht frischer als du. Ich war auch im Covent Garden und habe nie etwas Jämmerlicheres gesehen.« »Hey da, Kellner!« Der Kellner, der unserer Erkennungsszene von Weitem sehr ernsthaft zugesehen hatte, trat jetzt sehr ehrerbietig heran. »Wo haben Sie meinen Freund Mr. Copperfield hingesteckt?« fragte Steerforth. »Ich bitte um Verzeihung. Wie meinen Sie?« »Wo schläft er? Welche Nummer hat er? Sie verstehen mich«, sagte Steerforth. »Sir«, bat der Kellner mit der Miene eines Mannes, der um Verzeihung bittet, »Mr. Copperfield wohnt jetzt in Nummer 44.« »Und was zum Teufel soll es heißen?« fuhr in Steerforth an, »dass Sie Mr. Copperfield in ein kleines Loch über den Stall stecken?« »Ja, sehen Sie, wir wussten nicht, dass sich Mr. Copperfield viel daraus machte«, sagte der Kellner immer noch sehr bescheiden. »Mr. Copperfield kann 72 bekommen, wenn es gewünscht wird. Neben Ihnen, Sir.« »Natürlich wird es gewünscht«, sagte Steerforth, »und gleich.« Der Kellner entfernte sich sogleich, um die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Steerforth, dem es viel Spaß machte, dass sie mich in Nummer 44 gesteckt hatten, lachte wieder, klopfte mich wieder auf die Schulter und lud mich zum Frühstück nächsten Morgen um 10 ein. Eine Einladung, die ich mit Stolz und Freude annahm. Da es jetzt ziemlich spät war, nahmen wir unsere Lichter und gingen hinauf, wo wir uns an seiner Tür mit großer Herzlichkeit trennten und wo ich ein neues Zimmer, viel schöner als mein erstes, fand, denn es war nicht nur gar nicht dumpfig, sondern hatte auch ein ungeheures Himmelbett, das ein wahres kleines Landgut war. Hier in Kissen, die für 6 Personen genügten, schlief ich bald ein und träumte vom alten Rom, von Steerforth und Freundschaft, bis früh die aus dem Torweg rasselnde Landkutsche mich vom Donner und den Göttern träumen machte. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 15. Dezember 2024.